Wie wird dieses Verbot in der Heiligen Schrift ausgesprochen? Im Alten Testament, im zweiten Buch Moses, Exodus. In der Heiligen Schrift wird dieses Verbot mit den Worten ausgesprochen, du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis von dem, was im Himmel oben oder auf der Erde unten ist, du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen.